Jetzt gibt's schlimmer noch. Noch viel schlimmer. Er spielt einfach noch Kim. Wie dann? Bracht. Was dann? Waffen? Ja. Pistolen. Wie Pistolen? Pistolen und Schnellfeuergewehre. Die musst du schon haben. Also mir, der Leid? Ja. Warum dann das? Hä? Wieso das? Wenn der Lohn auf der Weide ist, dann geht's die Russen deutschen. Denn die werden da kein Geld mehr geben. Da Lafontaine nicht, die Russen deutschen hier raus, die müssen abgelenkt gehen. Ja. Sagst du ja nicht raus, aber nimm jetzt das, so viel soll rekommen. Ja, und weiter? Ja, die wollen das nicht. Die wollen die Rennen holen. Der Lafontaine, die Grünen und die FDP ist dagegen. Und der Kohl sieht, kommen lassen. Die machen hier einen Bürgerkrieg. Bürgerkrieg? Ja. Da gehen die Russen, so nehme ich das an, ja. Die Russen, Molesen und die Türken, da sollen die Deutschen, die Türken gehen raus, die Russen gehen raus. Da schreibe ich meine Haut schon gestern in der Zeitung geschrieben, durch die Russen, und aus der Türkei, wo sie noch kommen, dass die leer herkommen und holen uns hier Arbeit. Das stimmt ja. Stimmt ja. Hat gesagt, so Arbeit ist genug dort, nur es will ja auch nicht jeder schaffen, ihr Idi. Es ist doch kein Geld so. Welcher das Problem ist, die Arbeit ist zu teuer gehen. Sie können die Arbeit immer bezahlen. Ja. Genau, wenn man in der Firma sein Arbeit, bei der Globus oder in Inn und egal wohin, und jetzt haben wir, sie kriegen von mir 10 Mark die Stunde. Ja. Und dann sehe ich so, mach du gleich, von 10 Mark, die können mich am Arsch lecken. Aus, fertig. So, wir kommen, ein Ausländer geht da hin und schafft von 10 Mark. Nur bei den Polen kommen ja noch immer gefahren, die schaffen oben im Gau. Schaffen die bei den Bauern von 5 Mark. Ja, was ist es, Jo? Was ist denn das Problem? Wer schon einer billiger als wieder einer? Ja. Was ist es, Jo? Was ist die Ungerechtigkeit? Ey, was ist denn da los jetzt mit... Ich habe doch letztens erzählt, ihr Frau Lautern. Du hat doch eine Pole-Mafia. Ja. Einen Hund kaputt gemacht. Ja. Weil sie wollten an den Autos, also die Autos klauen wollten. Ja. So vermute ich ja, dass die Pole-Mafia war. Ja. Mensch, da hast du mal erzählt, du in einem Reitstall wäre so end. Alles Russ. Russe-Weib? Also dazu, Atranjenchen sind. Halb Russi, halb Französisch. Ich hab ich gebrot und dann sagt ich bin von Frankreich. Und er ist Russ. Ja. Und er hält man noch. Ja. Der Cousin. Ja. Der Cousin, der ist ja da drin. Reitstall. Ja. Und der hat zu mir gesagt, Eddie, du darfst Maul nicht aufmachen. Die Leute sind von der Mafia. Was? Die bringen die doch her vor Russland. Hey, her. Ja. Pferde. Her. Im Lachsmann. Und da haben die auch Weiber drin. Die wollen, oh, so Kadenzmänner. Wunderbar, beste vom Besten, das war sonst immer gesehen. Hat er so ein paar Glück. So Dinger. Ich glaub, dass das Loch in Saarbrücken, der schafft in Saarbrücken, im Puff. Und er schafft das in Saarbrücken, meine Anstellung. Im Puff. Ja! Im Puff muss er so schaffen. Ja, dann ist das der Zuhälter, der Typ. Der Loh scheint Zuhälter zu sein. So vermutlich. Und dann sagt der Cousin, der sagt, Gini, das ist ein ganz gefährlicher Bursche. Der Loh hat nur den Peer. Ja. Der schafft so viel, dass wir nur den Peer hauen, verdrehen. Und dann sind so sogar 40, 50 Mann. Hör mal, was hört man an? Du bist schon geheiratet! Nee, Gott sei Dank. Hä? Na. Und, geht mir sonst? Ja, sicher bitte. Aber die anderen denken so. Die sind nicht schlecht. Aber weißt du, die Russen waren ja in Polen, die haben Enz gegenüber Usern war ja noch nie. Haben die, wie soll man sagen, die haben Gehemmungen. Ja. Die ficken vor deinen Augen. Ja, ich habe nicht mehr schon gesagt, wie der das noch gefickt hat. Im hellen Saar, wo Eich gemänt sind, der hätten die ja Schraube abgeschlagen. Ja, ja. Wird das schon öfter, hast du mal erzählt, wird das schon öfters vorkommen? Oh, Lauf. Von hinnen? Und der Heinzeler, wo er noch redet hat. Ja, ja. Herr Kastner, da ist die, wo ist der Anna? Das ist ja Theobald Haschmepps gehört bei Hengers Baby. Ja. Den sei du. Und der hat mal auch ein Pavo oben zu kommen. Wie, was denkst du oben hin? Oben hin. Oben ist der Pavo. Michel ist oben. Und der Michel ist oben. Oder ich hab halt mal aufgehast. Und dann kommt der Michel da runter. Ja. Und dann ist der Hände gehabt. Feste weg. Aber so Pavo. Ich hab nicht gebombt. Ja, dann. Wo wir die Luft ausgehen. Jetzt ist er so fertig gemacht. Die hat mir da viel verlangt, hätte ich. Und da fickst du immer so viel weg, da hat das die Jungs. Und da in der Emo, hin, dem Hengersche Peppi, den Hengersche Peppi. Hengersche Peppi. Hengersche. Muss man dann, da oben auf Hengersche Peppi. Hengersche Peppi. Und da kennt der da oben hin, und da ist der Lord Porsche, ja. Der. 30.000 Mark gewonnen im Toto. Ja. Doch der Heinz in mir das Lob erzählt. Ja. Und da ist das Lob oben gekommen. Und jetzt wird dem Heinzchen auch so Ohr gemacht, bis er Schnaps gesucht. Buddy, komm her! Bis er Schnaps gesucht. Und da hat der das Lob mit Hemm geholt. Oh, das voll. Da sagt der Eli, das Lob hat zwei Kinder. Jeder sagt, wie er herkommt. Muss das Loh in Russland zwei Kinder umgebracht haben. Das Weibler. Oh! Das Loh war 35 Jahre alt. Mörderin. Und da hat das, dem der Mann hat gesagt, da hast du ja schon mal gesehen, wie sie im Ding in der Leien, die Leier wie im Stall, muss man Opa vor, wie das in Russland aussieht. Ja. Und da hat der Heinz, den hat das Loh mit Hemd geholt, da sagt er, Eli, da kommt ein Anna, Deutschweib, kommt nicht mit. Wie ficken die so gut? Ja. Besser wie Heli. Ja. Warte, komm her! Hat er erzählt, wir hat es gut gedengelt. Da saß der Heinzchen und den Ohren. Ja. Und Ei nachholen. Wünscht er das? Und Ei hat noch ein bisschen kitzeln lassen. Ne? Ja. Und er ist ja mit mir nicht gern. Und hat der Heinzchen hat es oben drei Morgen maus. Der Heinzchen sagt, Eli, ich schon mal kein Ohren in oben. Und er geht da rum und der Bus, da war er auch bei mir im Weg gestanden, wäre ich von der Peppel gestanden, wo die Peppel an der Hand, in der Wies war ich schon mal eh geperrt stand. Ja. Und da ist der hoch und da hat der das Loch acht gebombt. Nochmal, eben Fester. Über der Dich.